Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor Big Band Ära aus dem Sampler Electro Sing. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Thank you. Das Konzept eines Laptop-Musikers hat Markus Fürreder schon längst drangegeben, als er mit Parov Stella erfolgreich wurde. Er hat den Schritt vom reinen DJ-Producer zum Bandleader vollzogen und führt seine Liveband seither über die Bühnen der großen Festivals und Clubs von Osteuropa bis hin zu Mittel- und Nordamerika. Die aktuelle Doppel-CD The Princess ist eine der erfolgreichsten des Genres Electro-Swing zur Zeit. Wir hörten daraus den Song Jimmy's Gang. Ulf Lindemann kommt eigentlich aus Hamburg, aber ihn hat es schon seit einigen Jahren nach Wien verschlagen, wo er in der innovativen Elektronikszene um Kruder und Dorfmeister heimisch wurde. Unter seinem Pseudonym Dunkelbunt mischt er osteuropäische Folklore und Klezmer-Klänge mit Clubbeats zusammen und hat sich einen Namen in der Balkan-Pop-Szene gemacht. Und man kann sagen, dass die ganze Balkan-Pop-Szene auch den Elektro-Swing beflügelt hat. Gerade bei Dunkelbunt verwischen hier die Grenzen. Hören wir Dunkelbunt zusammen mit dem Marco Markovic Orchestra mit Cinnamon Girl. I cannot say, I only knew I wanted. Swing zusammengebaut im Computer. Dafür muss man allerdings ein sicheres Händchen haben und die vielen kleinen Details nachbilden können. Chris Alfaro alias Free the Robots aus Kalifornien ist so ein Tüftler, der das richtige Händchen dafür hat. Wir hörten von ihm den Track Jazz Hole vom Sampler Bar Tunes Volume 3. Zurück nach Essen, das neben Wuppertal Heimat von Club de Belugas, eine der geheimen Elektro-Swing-Hauptstädte in Deutschland ist. Tape 5 stammen und arbeiten von hier, obwohl ihre Musik längst international im wörtlichen Sinne salonfähig geworden ist. Vom Sampler The Art of Electro Swing, Tape 5 mit Bad Boy, Good Man. In Frankreich ist der Electro-Swing längst angekommen. Viele Sampler des Genres stammen von hier und mit G-Swing auch einer der vielen Protagonisten. In Paris gibt es längst Electro-Swing-Partys, die den Chic und die Bohème wieder voll aufleben lassen. Natürlich unter anderem zu der Musik von G-Swing, jetzt mit La Voix Humaire zu hören. Après l'écriture, après l'imprimerie, la parole se grave dans la matière pour toujours. Der Kölner Sängerin Alice Francis und ihrem Produzenten Goldilocks ging es beim Debüt St. James Ballroom nicht nur um das Ausschlachten vermeintlich historischer oder anderweitiger ausgefallener Klangquellen. Sie wollten den Geist des Swing möglichst originalgetreu rekonstruieren, aber mit einer gehörigen Portion Moderne dabei. Und so erschließen sie den Sound alter vergessener Dekaden einem komplett neuen Publikum. Hören wir vom Album St. James Ballroom Alice Francis mit Gangster of Love. And like butterflies. I was taking my heart breaking shots and guns, the police and these and that. You got me caught with a lullaby. I can't run even if I try hard to forget that you left me with arms and wings and a bling bling. Das war nochmal Parov Stella von seinem wirklich gelungenen Album The Princess mit Silent Shuffle. Klangsplitter aus ihrer gewohnten musikalischen Umgebung herausschneiden und an anderer Stelle wieder ankleben, das nennt Pitt Baumgartner Cut and Glue. Diese Arbeitsweise, die manchmal an das Hörspiel erinnert, hat er über Jahre verfeinert und verbessert und das prägt auch den Sound seiner Band Die Fass. Die haben schon in den 90ern an genau dieser Melange aus großem Swing-Sound und Computergrooves gearbeitet und ziemlich vielschichtige Alben herausgebracht. Jetzt, wo man den Sound des Electro-Swing im Ohr hat, hört man das Album Godsnock von 1999 ganz anders. Vor allem den Song The Mambo Craze. My heart is filled with gladness. Oh, look. The orchestra's getting ready. Dance with me, George. Die Gruppe Chinese Man ist ein Kollektiv von drei vinylbesessenen Franzosen, die alle DJs sind. Das Debüt von Chinese Man hat in Frankreich schon viel bewegt. 20.000 Alben wurden verkauft. In diesem Jahr erschien Racing with the Sun auch hierzulande. Gesampelt wird alles, was den drei Soundtüftlern in die Finger kommt. So ist es kein Wunder, dass man sie auch auf dem Sampler Electro Swing Volume 3 findet mit I've Got That There. tune that we always play for the lead. Den französischen Soundtüftler und Produzenten Minimatic habe ich ja schon erwähnt. Der ist mit seinen Electro-Swing-Klängen auch mal einen anderen Weg gegangen, der wegweisend sein könnte. Er hat sich nicht an alten Songs orientiert, sondern an einem Rhythm-and-Blues-Klassiker aus einer ganz anderen Ära und den Electro-Swingisiert sozusagen. Das geht also auch und wer weiß, wann wir Lady Gaga und Madonna und Co. genau in diesem Format präsentiert bekommen. Minimatic hat sich für den Sampler Electro-Swing R&B, den Klassiker No Diggity von Blackstreet herausgesucht und das kommt dabei raus. Free what you heard, loving with the fatness. You don't even know what the hat is. You got to pay to pay. I'm tight all day, every day. Blown my mind, maybe in time, babe, I can get you in my ride. Anna Luca ist eine schwedisch-deutsche Sängerin, die den Swing in eine ganz eigene Richtung bringt, als Stimme von Club de Belugas und natürlich auch Solo. Und von ihr wird man sicher noch hören, sie bringt alles mit, was all die Diven des Genres schon in den 30er hatten, den Soul und vor allem die Art Zeitlosigkeit in ihrer Stimme. Vom Sampler The Art of Electro Swing, Anna Luca mit Desperately Trying. Looking back, I have to admit that things went wrong long ago. So please take the sorrow you gave and leave. I'm desperately trying to cleanse myself of all these lies. So scared that I'm gonna love you till the day. Nikola Vujicic vs. Bounce, Tears No More auf dem Sampler, zu finden auf dem Sampler Electro Spring Revolution Volume 3. Das war's schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in dem es um Electro Swing ging. Hören wir ein bisschen in den Nachrichten noch Dirty Soul mit Scattered Jazz. Thomas Elber war am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss. Bounce, don't bang it, you bump, but there's no.